durch perfektes Wissen ist niemals befleckt. Er hasst das kriminelle Zeug, gebührt das Bundeswehr nicht treu. Er ist auf Videosplittern dank. Er hat mit der Mafia einen Fang. Wer jagt Nazis oder Rast? Wer ist im Puff der beste Gast? Das ist Paolo Pinkel, die morale Person. Das ist Paolo Pinkel, das Gewissen der Nation. Guter Freund, wer ist der Mann, der hier aufräumt? Wer ist es, die uns streicht, der Sohn? Wer hat ihn niemals Spott und niemals Hohn? Wer fickt hinter Frau, jetzt wird er fremd? Wer ist hier sexuell verklemmt? Wer kriegt sein Zinken niemals voll? Wer kriegt Deutschland den meisten Gehalt? Das ist Paolo Pinkel, die Moralperson. Das ist